deutschen Lande, da gibt es eine Kraft, mit deren Hilfe wurde manche Tat vollbracht. Sie kämpfen für die Freiheit und Germanenrecht, blond und blau, ein ewig rein Geschlecht. Sie lassen sich nicht beugen, ganz gleich während der Macht. Niemand kann sie überzeugen, haben eigenes Wort entfacht. Was ihrem Volk genützt, dafür steht jeder ein. Was ihrem Volk schadet, das lässt jeder sein. Trotz Mord, Brand und Hetze, sie sehen denn auch klar. Trotz feigen Gesetzen, sie erkennen Recht und Wahr. Und auch rote Lügen zwingen sie nicht in die Knie. Niemand kann sie betrügen, sie haben eigene Ideologie. Deutsche Kämpfer mit ihrem eigenen Recht. Gib den Roten einen Dämpfer, dann staunen sie gar nicht schlecht. Denn sie haben uns belogen und das jahrzehntelang. Neue Märchen aufgeschoben und verfälscht den Verstand.